Denn der Barbecue-Grill ist schon wieder am Start. Die Flammen steigen hoch in die Luft, uns alle umgibt da herrlicher Duft. Die Kisten, Bier liegt gekühlt im Teich. Im Sommer sind wir nicht alle gleich. Es gibt die Buletten, die mit dem Auto wo stehen, niemals vor der Stelle gehen und dann Gummi geben. Dann gibt's die, die lassen's in der Sonne braten. Die Großen, die Kleinen, die Nacken, die Behaarten. Dann gibt's die wie überall schön. Party machen, saufen, schwimmen, grün. Das ist das Schönste jeden Sommer. Ich mach eine Gartenparty, da kann jeder kommen. Vielleicht sehen wir sie auf irgendeinem Teich. Vergesst es nicht, im Sommer sind wir alle gleich. Das blaue Wasser, der Himmel schön. Ich hoffe, die Zeit wird nie vergehen. Wir sind Sommermenschen. Wir sind Sommermenschen. Wow, wow, wow. Die Sonnheit, die zeigt uns das Leben. Sie grenzt uns auch und ist schön. Wir machen Sommersession. Wir machen wow, Sommersession. Wow, wow. Alles ist Leiband, 40 Grad Freibad. Ich bin am Chillen, wenn ich auch Zeit hab. Keiner ist Sack, alle meine Leute zart. Keiner geht heim und kann wird fahren. Man liegt im Gras und denkt nicht am Morgen. Bitte kein Mann, ein paar Euro borgen. Die Party geht auch, let's go. Da liegt einer von gestern, alter Lebensmord. Ja, oben die Summe darf keine Zeit verlieren. Wo ist mein Geld, das darf mich interessieren. Ich geh an die Pool und fang mal Bier. Das Leben ist kurz, das muss man kapieren. Und fühlt's kurz, um Zeit zu verschenken. Es ist viel besser, Wein auszuschenken. Und es ist fad, den Reim nachzudenken. Also mach ich einfach Party, Party, Party, Party. Das blaue Wasser, der Himmel schön. Ich hoffe, die Zeit wird nie vergehen. Wir sind Sommermenschen. Wir sind wow, Sommermenschen. Wow, wow. Die Sonnheit, die zeigt uns das Leben. Sie grenzt uns auch und ist schön. Wir machen Sommersession. Wir machen wow, Sommersession. Wow, wow. Wir fahren nicht in den Süden, wir bleiben im Norden. Machen Party bei uns daheim im Garten. Barbecue und Sonnenschein, lassen die Sonne rein. Bitch, komm herein, verwöhn mich ein bisschen. Mach mich an, komm, lach mich an. Komm, lass mich ran, go, fass mich an. Go, tanz mich an, zieh dich nicht, berühr mein Haken. Der blaue Pool, kühl wie mein Cocktail. Die Boxen, die Ladies wollen schon wieder mein Cock sehen. Es gibt der Party den Kick und trotzdem sind du paar Menschen, die sich fadisieren. Einer fad in der Bier, wahrscheinlich zart in der Bieren. Ich geh einmal hier und möchte die Lage kapieren. Sie wollen mich alle in die Garage verfehlen. Ja, im Endeffekt was wir mit Schokolade beschmieren. Das blaue Wasser, der Himmel schön. Ich hoffe, die Zeit wird nie vergehen. Wir sind Sommermenschen. Wir sind wow, Sommermenschen. Wow, wow. Die Sonnheit, die zeigt uns das Leben. Sie grenzt uns auch und ist schön. Wir machen Sommersession. Wir machen wow, Sommersession. Wow, wow. Das blaue Wasser, der Himmel schön. Ich hoffe, die Zeit wird nie vergehen. Wir sind Sommermenschen. Wir sind wow, Sommermenschen. Wow, wow. Die Sonnheit, die zeigt uns das Leben. Sie grenzt uns auch und ist schön. Wir machen Sommersession. Wir machen wow, Sommersession. Wow, wow, wow.